Kapitel 5. Am Abend stand er auf, schwieg weiter, hatte, seit er nach Hause gekommen war, noch kein Wort gesagt. Erst im Laden durchfuhr es ihn. Großer Ausbruch hinter bereits heruntergelassener Jalousie. Feuer vom Himmel, allen Handel und Wandel zu verzehren. Flut aus dem Ozean, alle Krämerbuden wegzuspülen. Her mit einem Jemand, einem Riesen, einem Gott mit flammendem Schwert, die Händler ein zweites Mal aus dem Tempel zu hauen, besonders die Großen. Verängstigt Frau und Sohn in einem Winkel. Auf der Straße blieben die Leute stehen. Da sei er ja nur froh drüber, dass ihm nun ganz klar gesagt worden sei, was von ihm erwartet werde, sich zu schicken ins angeblich Unvermeidliche. Nachdem er klaglos über den Hund gekommen, solle er sich nun daran machen, mit Würde, Würde, habe der Mensch gesagt, auch über den Schwanz zu kommen, solle die andere Backe auch noch hinhalten, ohne Widerstand sich abführen lassen, die Hand lecken, die nach ihm und den Seinen schlüge, bedingungslos kapitulieren, lautlos verschwinden dann, unbemerkt von der Öffentlichkeit, die nicht beunruhigt werden dürfe, nur ja nicht, ohne Spuren zu hinterlassen, als hätte es ihn nie gegeben. Aber den Gefallen tue er ihnen nicht. Er denke nicht daran. Bis zum Don und zurück sei er marschiert, ohne einen Ton zu sagen. Im Gefangenenlager habe er gesessen, ohne sich zu mucksen. Von vorn angefangen dann. Zugepackt, aufgebaut, geschuftet, die vielen Jahre seitdem, die Sorgen. Und wofür? Für so ein Ende. Hier finde, unbemerkt bisher, ein Betrug ohne Gleichen statt. Blicke er zurück, entdecke er wohl, das, was da war, Mühe und Arbeit gewesen sei, aber er entdecke noch etwas außerdem. Eine ungeheure Dummheit nämlich, seine Dummheit. Da der Untergang von allem sowieso nur eine Zeitfrage, nach den Kleinen die Mittleren, nach den Mittleren die Großen verschwinden würden, was er ihnen hiermit voraussage, solle doch besser gleich alles zusammenstürzen. Von ihm aus schon heute Nacht. Ihm könne es recht sein. Ein Ende müsse gemacht werden, und besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Um nichts sei es schade. Die Industrie, am besten dem Boden gleich, dem Handel die tönernen Füße wegschlagen, dass er zusammensacke, dann den ganzen Krempel anstecken und abbrennen, das sei die einzig vernünftige Flurbereinigung, auf den rauchenden Rest eine Bombe. Weg damit, weg vor allem mit ihm, zur Strafe für seine unvorstellbare Dummheit. Ein Zeichen wolle er geben. Den gewünschten leisen Tod könne er leider nicht liefern, habe er nicht im Sortiment, aber einen lauten. So, mit hängenden Haaren, wie ihn noch keiner gesehen hatte, stand er, atemlos vom Zorn, in seiner untergegangenen Welt, nahm plötzlich einen Strick, einen von den guten Hellen aus Perlon, den fast unzerreißbaren, riss die Verpackungsfolie ab. Das heißt, er versuchte es, sie abzureißen, es gelang ihm aber nicht, weil auch die Folie sich als fest und fast unzerreißbar erwies, kämpfte einen Kampf mit der Folie, die seinen zerrenden Fingern nicht nachgeben wollte, so dass aus der groß geplanten Geste ein absurdes Hantieren wurde. Endlich schaffte er es doch, nahm den Strick, lief davon. Entsetzt sahen es Frau und Sohn. Vergeblich hatte die Frau versucht, diesen ihr unbekannten Rasenden zurückzuhalten, stand gelähmt, hörte den sich entfernenden Schritten zu. Zwar war der Sohn schon erwachsen genug, ihn auf die Fährte des Vaters zu setzen, doch kam ihr der Gedanke nicht. Und auch der Sohn war zu verblüfft, sich wegzurühren. Zum ersten Mal hatte er seinen Vater so gesehen, entdeckt, dass sein Vater also auch ein Mann war, kein Wesen nur namens Vater. Wäre unter anderen Umständen glücklich gewesen über diese Entdeckung, hatte aber nun nicht nur einen Mann gefunden, sondern auch Unglück dazu, einen unglücklichen Mann, einen ohnmächtig zornigen Mann, den andere, stärkere untergekriegt hatten, einen bemitleidenswerten Mann. Aber auf den Gedanken, dass ein Vater als Mann auch Mitleid gebrauchen könnte, war der Sohn vom Vater nicht vorbereitet worden. So standen beide, Mutter und Sohn, eine ganze Weile. Erst als der Schock überwunden war, entschlossen sie sich zu folgen. Nichts mehr zu hören im Flur, nichts mehr in der Wohnung, nichts in der Drogerie. Nur der Lärm vom ewigen Verkehr draußen, Stille auch im Treppenhaus. Zögerten beide beim Betreten des Dachbodens, waren ziemlich sicher, ihn dort zu finden, herabhängend von einem der Querbalken oder von einem der kräftigen Haken, an denen früher die Hausfrauen ihre Wäscheleinen befestigt hatten. Früher, als Wäsche noch auf Böden getrocknet wurde, als Leinen noch aus Hanf waren. Aber da hing niemand. Viel später fiel ihnen ein, bei seinen Freunden nach ihm zu fragen. Aber weder der Lebensmittelhändler, noch der Fotohändler, noch der Tierhändler hatten ihn gesehen. Dafür boten sie sich an, mitzusuchen, ließen sich nicht abweisen, wiesen sie auf ihre Verstörung hin, versprachen sich wohl einiges, eben aufgrund dieser Verstörung sollten sie den Drogisten finden. Ja, erzählte der Wirt, zu dem sie zuletzt gegangen, dagewesen sei er, aber nun schon lange wieder weg. Einen Strick habe er mitgehabt. Das hatte die Frau den Freunden verschwiegen. Es war ihr unangenehm, dass sie vom Strick nun doch hörten. Sie hätten, ganz wie in früheren Zeiten, über die Lage gesprochen. Ein bisschen merkwürdig sei er schon gewesen, wenn er nun über ihr Gespräch nachdenke. Ob denn was passiert sei? Mit einem tobenden Meer habe er die Weltwirtschaft verglichen, von den zu ungeheuren Stürmen gesprochen, von den stählernen Giganten, die im offenen Meer sich hielten, noch, habe er dann hinzugefügt, und von den kleinen Küstenmotorschiffen, die zuerst untergingen, versenken, an nächster Sandbank aufliefen oder an der sehr klippenreichen Küste vom Orkan zerschmettert würden. Man kenne ja, habe er gesagt, solche Bilder aus der Tagesschau. Aber wo er hin wollte, das habe er nicht gesagt. Wie die Stunden, die nun folgten, vergangen waren, würde sie später, hätte sie einer gefragt, nicht zu sagen gewusst haben. Aber später fragte sie keiner. Bildliches blieb in Erinnerung, wie sie mit ihrem Sohn in Mänteln, warum in Mänteln, in der Küche gesessen hatte, vorbereitet auf jede Katastrophe. So hatte sie früher als Kind mit ihren Eltern um den Küchentisch gesessen. Damals waren die Fenster verdunkelt gewesen, dass kein Lichtschein nach außen dringen konnte. Auch sie hatte die Gardinen zugezogen, nur aus anderen Gründen. Im Radio hatte es getickt damals, und manchmal hatte eine Stimme von einem Verband im so und so Planquadrat geredet, welcher im Anflug auf die Hafenstadt. Jetzt war alles still. Er war, nachdem er die Kneipe verlassen hatte, zu Fuß ins Stadtinnere gelaufen. Als er dort ankam, war es schon nach Mitternacht und Straßen und Plätze lagen menschenleer. Den Strick warf er ins Alsterbecken. So einfach wollte er es ihnen nicht machen. Vor Karstadt blieb er stehen, sah es lange an, ging zur Börse, suchte unter den grauen Häusern hinter dem Rathaus die Zentralverwaltung seiner Bank, fand sie, fand noch einige Zentralen, die er nicht gesucht hatte, mühelos dazu, wusste bald nicht mehr genau, wo er war, sah alles so gleich aus in der Nacht, war auch alles gleichgültig, denn wohin immer, sagte er sich, in dieser Gegend er sich wenden würde, er wäre immer am richtigen Ort, nämlich unter Feinden. Ihr Anblick half ihm denken, neu denken, sich wegdenken, vielleicht auch zu sich hindenken. Das würde sich zeigen. Denn dass selbstbetrügerisches Gefummel mit den alten Maßstäben sinnlos geworden war, musste nicht erst lange überlegt werden. Was ihm passiert war, musste mit anderer, mit neuer Elle gemessen werden. Heute waren 46 Jahre, in Zahlen 46, als Ladenhüter auf den Müll geflogen, seine 46 Jahre. Heute war mit einem Federstrich, nein, noch nicht einmal mit einem Federstrich, war seine Lebensarbeit erledigt worden. Da tauchte ein Fragezeichen auf, das Anspruch auf eine grundsätzliche Antwort hatte. Unentbehrlich, So war ihm gesagt worden, seien persönliche Tüchtigkeit und Pfiffigkeit im Verein mit gesundem Gewinnstreben, wenn man vorankommen wolle, wenn man, anders käme man nicht voran, Eigentum erst bilden und dann mehren wolle. Das wiederum sei, so war ihm gesagt worden, nur unreglementiert möglich, in freiem Wettbewerb mit allen anderen, auf dem Boden der freien und sozialen Marktwirtschaft, unter Verhältnissen wie den Gott sei Dank herrschenden. Da wehe ein zwar rauer, aber bekömmlicher und frischer Wind. Da sei, so war ihm gesagt worden, der unbestechliche Markt, welcher ohne Ansehen der Personen alles nach streng objektiv wirtschaftlichen Gesichtspunkten reguliere, die einzige Kompetenz am Platz. Da herrsche, so war ihm gesagt worden, Chancengleichheit, da es ja niemandem verwehrt werde, tüchtig und pfiffig zu sein. Da war er also angetreten mit seiner gleichen Chance, und da waren also der Karstadt-Konzern zum Beispiel und er in den Ring gegangen, und da hatte leider auch der Konzern seine Chance gehabt, und da lag er nun am Boden, und da hatte sich keiner einer Regelverletzung schuldig gemacht, Karstadt nicht und er nicht. Sogar fair war der Kampf geführt worden, sah man von dem Umstand ab, dass Karstadt ziemlich groß und er ziemlich klein war. Aber Bestimmungen, die die Gewichte der miteinander Kämpfenden begrenzten, waren im Regelverzeichnis nicht vorgesehen. Die Regeln hatten ihm ja die Freiheit gelassen, auch so gewichtig wie Karstadt zu werden. Das war ja eben das Schöne und Gerechte an solchen Kämpfen. Wo steckte der Fehler? Da er Tüchtigkeit, Pfiffigkeit und gesundes Gewinnstreben nach wie vor für keine Fehler halten konnte, wollte er sich nicht dem blanken Nichts gegenübersehen, musste anderes falsch sein. Grundfalsch. Die Regeln? Die Grundlagen? Er würde nun also, da er nicht vorhatte, seinen Beruf zu wechseln, als Angestellter in einem Großbetrieb arbeiten müssen. Und zwar auf die alte Weise, nämlich tüchtig pfiffig. Aber nicht mehr für die alte Tasche, nämlich seine, sondern für eine neue, nämlich eine fremde. Der Vertrag würde von ihm fordern, er hatte schließlich früher selber welche ausgestellt, seine ganze Person als Zugpferd vor die Karre eines anderen zu spannen, eines noch Glücklichen, noch Dummen, der sich nun mit seiner Arbeitskraft die Hökerhucke füllen würde. Tüchtig sein, pfiffig sein musste er. Er konnte gar nicht anders, beutete sich ja so gerne aus, lebte nur, ging er an seine Reserven. Aber doch nicht für andere Eigentümer, doch nicht für eine Kette, doch nicht für einen Warenhauskonzern, ein Shoppingcenter, ein Versandhaus, einen Discounter und schon gar nicht für die hinter allem stehenden Aktionäre. Er war erschrocken darüber, welche Gedanken ihm da kamen. Staunte, dass er imstande war, sie zu denken. Und nicht nur zu denken, sondern auch auszusprechen. Auszurufen, dass es über den leeren Platz schallte. Sollten sie's hören. Als aber nichts sich rührte, kein Polizist kam, ihn abzuführen, war er doch überrascht. Vielleicht würden auch die nach dem Verlust der Selbstständigkeit todsicher auftretenden Phänomene, vor denen er sich mehr als vor allem anderen fürchtete, vor denen alle ihn gewarnt hatten, nicht auftreten. Vielleicht würde seine Persönlichkeit, war das kleine, aber nötige Quantum Eigentum weg, nicht mit weg sein. Er nicht gesichtslos, jetzt noch in der Menge anderer Gesichtsloser wahrnehmbar, nun schon unkenntlich, im Grau der Abhängigen verschwinden. Vielleicht würden seine Tüchtigkeit und Pfiffigkeit nicht welken, er nicht vermassen, sondern Individuum bleiben, unverwechselbar er selber, durch und durch. Wie, wenn diese Tugenden, deren Abhängigkeit von den bekannten Grundlagen ihm lebenslang eingetrichtert worden, auch wild vorkamen? Die großen Misthaufen, auf die der Teufel so gerne schiss und von denen es hieß, sie seien unentbehrlich, wolle man menschliche Vorzüge ertragreich machen, gar nicht brauchten, auf privatwirtschaftliche Ordnung pfiffen. Eigentum, so war ihm gesagt worden, verpflichte. Aber jetzt erst begriff er, wozu. Begriff er, warum die wenigen großen Eigentümer so viel Wert auf viele kleine Eigentümer legten. Wer nämlich was hatte, der hatte auch Angst, es zu verlieren. Der war vorsichtig, der ließ mit sich machen, der schluckte alles, wie er alles geschluckt hatte. Das war es, wozu kleines Eigentum den kleinen Eigentümer verpflichtete. Und gefressen wurde er am Ende doch. Aber nicht Eigentum, schrie er, verpflichte auch. In diesem Augenblick, schrie er weiter, fühle er sich als neu hinzugekommener Nicht-Eigentümer verpflichteter, als er sich je als Eigentümer verpflichtet gefühlt habe, nämlich darüber nachzudenken, welche Ungeheuerlichkeit es darstelle, von ihm, einem Menschen immerhin, vorauszusetzen, er verwandle sich in initiativeloses, untüchtiges, unpfiffiges Infusorium, mangele es ihm an Eigentum. Köhlerglaube! Und auf diesem Leim war er, behaglich brummend noch dazu, 20 Jahre lang herumgekrochen. Er verstand sich nicht. Konnten nicht die vielen, die waren wie er, ihre Tüchtigkeit für sich nutzen, ohne die wenigen? Brauchte er, eine Dose Spray im Warenhaus zu verkaufen, dazu das Bewusstsein, dass es unsichtbar, aber sehr anwesend einen oder mehrere Besitzer gab? Wozu? Damit sie ihn, weil er so klein war, gemessen an ihnen, beschützten, wie manchmal behauptet wurde? Er sei kein Schutzbürger, schrie er. Schützen könne er sich, könnten sie sich. Denke er an all die anderen, die ihm helfen würden, besser selber. Und zwar vor den Beschützern. Brauchte sein Freund, der Fleischer, für das Anfertigen von Hack vielleicht die GmbH, die hinter dem Selbstbedienungsladen stand, in dem er nun arbeitete? Wer glaubte im Ernst, sein Freund würde lustlos weitermetzeln, trübe das Kassler kerben, gleichgültig das teure Steak klopfen, verschwende hinter seinem Rücken, vielmehr von seinem Rücken, die GmbH. Er hörte sich tatsächlich wir schreien, bräuchten sie nicht. Das Auge des Herrn, so habe man durch Jahrtausende geglaubt, mache das Vieh fett. Da zeige sich aber fast nirgendwo mehr ein Herrenauge, und das Vieh werde dennoch fett. Am Auge also könne es doch wohl nicht liegen. Am Herrn vielleicht auch nicht. Brauche man also so ein Herrenauge, AG-Auge, KG-Auge, GmbH-Auge? Augen hätten wir, schon wieder wir, schließlich selber im Kopf. Weg mit Scheuklappen! Gegen Morgen ging er zum Hafen. Als es hell und noch kälter wurde, sank ihm der Mut, stand er still und fror, verließen ihn Gedanken und Worte. Und die Industrielandschaft zeigte sich ihm unversehrt, voller Waren, von denen genommen und zu denen hinzugefügt wurde, Schöneres noch, Bunteres, Teureres, Bequemeres, Schmackhafteres, Pflegenderes, Blankeres, Verlockenderes, Stabileres, Dickeres, Dünneres, Schwereres, Leichteres, Größeres, Kleineres, Transparenteres, Dichteres, Neueres, sah von Kränen bewegte Riesenteile und von Händen über Ladentische bewegtes Kleinstes in hübschestem Papier. Vorwurfsvoll der Blick der Unternehmer, die aus den Türen ihrer Unternehmen traten, sich schweigend und als erwarteten sie etwas, sich ihm zuwendeten, vielleicht auf ein Wort von ihm warteten und als keins fiel, sich schweigend wieder abwendeten, zurücktraten in ihre Unternehmen. Vorwurfsvoll auch der Blick der Unternommenen, der vielen, die in den öffentlichen Verkehrsmitteln sich stauten, zufrieden durch Tore in Hallen eilten, auf Gerüste kletterten, sich hinter ihre Verkaufstheken begaben. Da wurde ihm geduldig. sah er doch in der tiefgestaffelten Landschaft unten nur solche, die schon waren, was er noch werden musste, geduldig. Geduldige Drogisten, die in den Kosmetikabteilungen der Warenhäuser räumten, geduldige Bäcker, die in die Brotfabriken gingen, geduldige Fleischer, die in den Frischfleischabteilungen der Kettenläden Posten bezogen, geduldige Schuster an den Maschinen der Schuhfabriken, geduldige Lebensmittelhändler in Discountern, die das Licht anmachten, damit es die frühen Kunden anzog. Ein jeglicher eilte an seinen Platz. Und die Mittelständler an andere, als sie bisher hatten. Erst am Vormittag kam er nach Hause zurück. Kleiner, als er weggegangen war. Und wie 70 aussehend. Was er denn nur mit dem Strick vorgehabt habe? Mit was für einem Strick? Verlor die Sprache. Schwieg. Hatte sich im Leben noch nicht so elend gefühlt. Nicht während des Kriegs, nicht während seiner Gefangenschaft. Da saß er auf seinem Sessel, an seinem Tisch unter seiner Stehlampe, in sich ein warmes Abendbrot, vor sich ein Bier, im Ohr den gedämpften Klang des NDR-Unterhaltungsorchesters, im Auge seine immer noch hübsche Frau und konnte sich doch die Zeit vor ihm nur als Qual vorstellen, als überall zugleich zu spürenden, ziehenden Schmerz, der nie mehr aufhören würde, so dass ihm frühere Augenblicke der Todesangst ihrer Kürze und ihrer Heftigkeit wegen herrlich schienen, gegen das lähmende Gefühl von Ewigkeit, das ganz von ihm Besitz ergriffen hatte. Zuerst hatte er angenommen, der Untergang sei ein allgemeiner und umfassender. Später schränkte er ein, es handele sich vielleicht doch nicht um den Untergang der Welt, sondern nur um den Untergang des Handels. Noch später sah er ein, dass es sich nur um das Ende des Einzelhandels handeln konnte, vielleicht aber auch nur um sein eigenes, sein individuelles Ende als einzelner Händler, einen Einzelfall von einem Ende, der nicht verallgemeinert werden durfte, am wenigsten von ihm, dem Beendeten. Wollte er sich nicht den Vorwurf zuziehen, sein eigenes Elend in massenhaftem Elend verstecken zu wollen, kleinherzig die Verantwortung von sich auf eine unaufhaltsame Entwicklung, einen historischen Prozess schieben zu wollen, den keiner, auch der Stärkste und Klügste, nicht aufhalten könne, da ja klar auf der Hand liege, dass durch Naturgesetz die Großen größer und die Kleinen kleiner würden. Nein, für ihn hieß es, Farbe zu bekennen. Vor der eigenen Tür zu kehren, an die eigene Nase zu fassen, selber Schuld zu sagen. Denn vor dem Eingeständnis seines persönlichen Versagens konnte er sich, sollte dem Großen ab, das Kleinste auf je folgen, nun nicht länger drücken. Und wer immer es war, der ihm vor kurzem zu solchem Denken geraten, er hatte recht gehabt. Hätte er eben noch schärfer kalkulieren, noch fantasievoller werben, noch energischer umsetzen müssen. Vor allem aber hatte es ihm dann doch, das schien erwiesen, an dem durchdringenden Blick gefehlt, mit dem der geborene Unternehmer eine Marktlücke, ein unbefriedigtes Bedürfnis, eine Konkurrentenschwäche erspäht. Und natürlich hatte es ihm auch an der notwendigen Rücksichtslosigkeit gefehlt. Dem Blick hatte er ihn mal Taten folgen zu lassen, den Hebel anzusetzen, wo immer ein unbesetztes Verbraucherinteresse sich wecken ließ. Wenn er so dachte, und vor allem je kleiner er sich dachte, desto überblickbarer schien ihm die Welt. Vielleicht sogar möglich wieder. Aber der träge Körper begriff nicht so schnell wie sein wacher Geist, und sein Kreislauf lieferte ihm noch lange erhebliche Schwächen. Und ein Unbehagen blieb. Makler kamen mit Leuten, sein Geschäft, das schon ein ehemaliges war, zu besichtigen. Da blieb er stumm, überließ das Auskunftgeben seiner Frau. Einmal kam ein junges Ehepaar, in Jeans beide, der junge Mann mit passendem Bart dazu. Eine Boutique mit Galerie wollten sie eröffnen. Hier, wo nur ein paar Häuser weiter schon eine Boutique ohne Galerie im Koma lag. Er lachte nicht einmal. Sie gingen herum, als gehörte der Laden schon ihnen. träumten sich wohl die Ladenkasse rasselnd. Die Rosinen im Kopf, das sah er deutlich, waren schon da. Besahen alles, fassten alles an, klopften auf Ladentisch und Regale. Und er war noch drinnen, lebte noch. Wie jämmerlich fand er, ihr Mobiliar aussah, als es, hinausgetragen aus der vertrauten Umgebung ihrer vier Wände, im Morgenlicht auf dem Straßenpflaster stand. Jämmerlich und schäbig, was eben noch gemütlich gewesen. Verwohnt, was eben noch bewohnt gewesen war. Um nichts besser als Sperrgut, an den Straßenrand gestellt, um abgefahren und auf den Müll geworfen zu werden. Schäbig und jämmerlich, sagte er sich, mussten auch sie aussehen. Er, seine Frau, sein Sohn, wie sie da, selber Möbel, zwischen ihren Möbeln auf der Straße herumstanden. Fertig zum Abtransport. Nur weg mit ihnen, bevor es vielleicht noch dem Lebensmittelhändler, dem Tierhändler, dem Fotohändler. War der es nicht gewesen, der schon vor einem Jahr vom Nächsten gesprochen hatte, der fallen würde? Dem Wirt einfiel, sich zum Abschied einzufinden, da sie ja auch zu seiner Ankunft eingeladen gewesen waren. Rasch auf den Wagen und herunter mit der Plane. Die neue, noch kleinere Wohnung nahm er nicht zur Kenntnis, benutzte sie als Durchgangsstation zu etwas. Zu was? An den langen Samstagnachmittagen las er die Stellungsangebote in den Wochenendausgaben der Zeitungen. Was er vor allem sein sollte, das war, er wusste es schon ohnehin zu sehen, dynamisch. Eine Eigenschaft, auf die hin er sich schon vor Jahresfrist selber geprüft hatte. Aber nun würden andere beurteilen, wie dynamisch er ihnen erschien. Denn wie dynamisch er sich jetzt vielleicht auch fühlte, war nun Privatsache geworden, nicht einzulösender Wert, für den Deckung nur im eigenen Zuhause geleistet wurde, nämlich durch die Zustimmung seiner Frau, aber vielleicht auch nicht einmal mehr da. Bewerbungen musste er schreiben. Waren Dynamiker höflich? Wahrscheinlich nicht zu höflich. Er merkte, dass er nichts über die Sitten wusste, welche zurzeit in Kreisen von lohnabhängig Arbeitenden galten. Fiel heute, wer mit Hochachtung unterschrieb, als altmodischer Schwächling durch? Prüfte er, was in Schrift und Ton und Bild heute als Persönlichkeitsausdruck gepriesen wurde, so entdeckte er bald, dass es sich in den meisten Fällen um beflissene Brutalität handelte. Würde er es schaffen, beflissen und brutal zugleich zu sein? Den ahnungslosen Kollegen bei nächster Gelegenheit wegputzen können, ohne unangenehm aufzufallen? Er zweifelte. Und wie machte man aus dem furchtbaren Schlag, der ihn niedergestreckt, den er hatte hinnehmen müssen, eine positive Entscheidung seinerseits? Denn sonst musste er ja allen, bei denen er sich bewarb, als Niete erscheinen, als untüchtiger Kleiner, Kümmerer, der es nicht geschafft, sich vielleicht durch Faulheit, Dummheit, Nachlässigkeit um die begehrte Selbstständigkeit selber gebracht hatte. Nein, hingeschmissen musste er haben, weil, so wollten sie es doch hören, man Fortschrittlichkeit in wirtschaftlichem Denken dadurch bewies, dass man sich verrotteter Mittelständigkeit durch rechtzeitige Flucht entzog. Er hatte gehört, dass sich ein Bewerber heute Tests unterwerfen müsse. Seine Eignung mit kindischen Spielen festgestellt würde. Er Kreise vollenden oder eben nicht vollenden, Strichzeichnungen machen müsse. Metallteile zueinander ordnen, Drähte ineinander verschränken müsse. Früher, als er jünger war, hatte er bei den damals üblichen Ratespielen das Ziel nie als Sieger erreicht. Um Ähnliches musste es sich bei den Tests handeln. Besser gar nicht erst anzufangen damit. Einige Monate hatte er stumpf verbracht, so diejenigen, die ihn ausgestoßen hatten, strafend. Dann, da Reue der Bestraften ausblieb, versuchte er es, sich mit sich einzurichten. Einige Wochen hielten ihn Zorn aufzubegehren und Bereitschaft, sich vollends zu unterwerfen, in der Waage. Dann fand er nach langem Warten eine Anstellung, was vor allem seines Alters wegen nicht einfach gewesen war. Er war nun irgendeiner in der Kolonne, die jeden Morgen in ein riesiges Shoppingcenter einrückte, das Gott sei Dank am Stadtrand lag, wo niemand ihn kannte. War selber ein Niemand, Einer, der nicht mehr handelte, der nur noch verkaufte. Nachdem er halbwegs Übereinstimmung mit sich hergestellt, Frieden gemacht hatte mit sich, wofür der Preis gewesen, dass er innerlich ein anderer zu werden hatte, schien ihm zwingend, dass er auch äußerlich sich wandeln müsse, dass auch seine Familie diesem Wandel folgen, ja, dass auch Umwelt, soweit von ihm zu beeinflussen, den Prozess mitmachen müsse. Es war zum Beispiel zu prüfen, ob die noch vorhandene Kleidung, nicht mehr viel, Äußeres also dem neuen Innern entsprach, ihm gerecht werden konnte. Schien er, trug er die alten Sachen weiter vielleicht mehr, als er war? Wenn nicht mehr, dann jedenfalls als ein anderer, als der er nun war. Also benutzte er einen seiner ersten freien Sonnabende, mit seiner Frau ein großes Konfektionshaus aufzusuchen, welches er vordem nie betreten hatte. Als er die Heißluftschleuse durchschritt, wollte ihn Trauer ankommen. Er verbot sie sich. Die bisher bevorzugte Maßkonfektion musste aufgegeben werden. Nicht aufgegeben werden musste die gewohnte Sorgfalt beim Kauf. Es galt, nach alter Art die Qualität der Stoffe zu erfühlen. Stofffülle da, wo sie greifbar war, also am unteren Ende eines Hosenbeines zum Beispiel, blitzartig in der Faust zu ballen und ebenso blitzartig wieder loszulassen, woraufhin der Stoff, hatte er Qualität, unbeeindruckt in die ihm gegebene Form zurückschnellen musste, und tat er das nicht, sondern verharrte er träge in der gewaltsam erzwungenen Knäuelform, so hatte er eben keine. Man konnte auch, das war einfacher, den Stoff sanft zwischen Daumen und Zeigefinger reiben, dem Tastsinn das Urteil über seine Qualität anvertrauen. Am besten war, ein Streichholz anzuzünden, um am Brandgeruch eines zuvor aus dem Gewebe gezogenen Fadens Wolleanteil und Wollequalität zu erfassen, zu erriechen. Aber das wagte er nicht, obwohl das Riechen die untrüglichste aller Proben war, da er das Aufsehen scheute, das er unzweifelhaft hervorrufen würde. So viel Käuferindividualität stand ihm, der er nun von der Stange wegkaufte, nicht mehr zu. Und wieder hatte er damit zu tun, aufsteigende Erinnerungen an beispiellose und auf jeden einzelnen Kunden anders zugeschnittene Zuvorkommenheit seines früheren Ausstatters, der ja auch Herrenausstatter hieß, zu unterdrücken. Darauf brachte er sogar ein Lächeln fertig, als ihm der junge Verkäufer eine Jacke überzog, die ihm viel zu weit war. Wirklich, zum Lachen sah er aus. Und der Verkäufer lachte, und seine Frau lachte mit. Dieses Lachen würde ihr, waren sie erst in der Damenetage, noch vergehen. Anfang Oktober erlöste ihn ein Leitartikel vom Rest seines Widerstands. Dort stand, in einem seriösen Blatt schließlich, das nie mit den Gefühlen seiner Abonnenten spielte, dass der Einzelhändler, wolle er als menschlicher und als ökonomischer Wert überleben, mit seiner Vernichtung einverstanden sein müsse. Heute sei Selbstständigkeit nicht mehr an Selbstständigkeit gebunden. So stand es da nicht wörtlich, aber doch ganz klar dem Sinn nach. Es gebe, wann begreife man das endlich, auch eine unternehmerische Initiative beim Angestellten, und diese sei zum Funktionieren des großen Ganzen ebenso unentbehrlich wie alle anderen Initiativen, ja wegen der ungeheuren Masse der Lohn- und Gehaltsempfänger im Grunde wichtiger als alle anderen. Er begriff so gern. Vorn marschierte er, nicht hinten. Da war er endlich ganz bereit, in der großen, modernen Industrielandschaft künftig als Humus tätig zu sein. Es wurden eben immer Opfer gefordert. Und welches Opfer konnte größer sein als seines? Die Einsicht in die Notwendigkeit persönlichen Verschwindens, des Aufgebens alles dessen, was ihm vordem erhaben dünkte und wünschenswert. Ach, der Mantel der Geschichte, von dem bei Bismarck die Rede war, wie war er so weit entfernt von ihm vorübergerauscht? Er hatte ihn kaum rauschen gehört, und an ein Erfassen des Zipfels war nicht zu denken gewesen. Aber er brauchte sich nun auch nicht mehr kriecherisch unter ihren, der Geschichte Schritt, den ebenso schweren wie unerbittlichen, zu beugen, ihn nicht willenlos über sich weggehen zu lassen. Bewusst hatte er sich einzufügen in die immer zahlreichere Schar derer, die als Werkzeuge, als Hände der immer wenigeren Großen die alten Ideale auf total neue Weise verwirklichen helfen mussten. Modern, aufgeschlossen, zeitgemäß. Kleines Rädchen fühlte er sich bestimmt, in größere zu greifen oder auch als Transmissionsriemen Weltwirtschaft anzutreiben, winzig, aber unentbehrlich. Schulter an Schulter mit schon Tausenden, weitere Zehntausende von seiner Art in Bälde erwartend, bedingungslos zur Verfügung der Gewaltigen in der Landschaft, in der wahrhaftig auch heroischen Industrielandschaft. Und das nicht nur für Gotteslohn. Dankbar stellte er sich auf, von versprochener kleiner und kleinster Vermögensstreuung getroffen zu werden. Stand schon wieder klotzig auf dem Boden der Marktwirtschaft. War schon wieder fest im Glauben an die Unentbehrlichkeit und Unverletzlichkeit einer freiheitlichen, rechtlichen, demokratischen und vor allem angeborenen Unternehmerinitiative. Dies vor allem angesichts der eigenen, rückhaltlos eingestandenen Unfähigkeit, zu denen zu gehören, die erstens eine hatten und sie zweitens auch zu gebrauchen wussten.